Das mit der Mafia hatten wir ja gehört. Also, das war also das Hauptproblem ist, dass ich noch nicht viel Erfolg habe mit Gangstern. Wie das jetzt infrastrukturtechnisch geht, so weiß ich, dass wir das noch erwähnt. Wir müssen uns halt vorbereiten, nachdem wir diese großen Goldcard-Kaufmöglichkeiten hatten. Das war also gelaufen, das war ganz viel gelaufen. Wir hatten dann auch noch zwei Richterwechsel, aber es ist gut gelaufen, die beiden waren. Was hatten wir noch? Ja, dann hatte ich noch den in der Hand, der wollte eigentlich jetzt ins Geschehen einsteigen, also das ist aber noch so ein bisschen abstrakt, weil ich nicht so genau weiß, möchte ich ja so eine interaktive Story machen oder ob ich heute damit irgendwas laufen. Und dann hatte ich noch eine Anfrage, wenn ihr First Contact kennt, ne? Eine eher normale Fanfiction-Serie, ne, die schweben halt hier rum im, ja. Also die wollen Rolle haben, was das nicht richtig, was ich hier anfangen soll. Wenn sie irgendwelche Lebensenergien brauchen wollen würden, also besorgen kann ich eigentlich fast alles. Ach so, gut, was war jetzt? Weiß ich nicht. Mir wurde nahegelegt, dass auch die materialistischen Details nicht was einzugehen, die sind einfach nervös geworden. Okay. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Hauptproblem war eigentlich, dass ich das. Also, angeblich sind wir zurzeit in so einem Sektor, also, ja, meine Theorie kennt mit diesem Minus. Minus-Vektorfeldern. In diesem Vektor ist das ein Teil der Physik. Und aus. Wie war das? Auf jeden Fall ist eine Struktur, in der sind solche Felder häufiger. Ist halt gut für Kubernetes-Techniken, sehr unübersichtlicher Vektor steckt zu kartografieren. Und die kann man sich relativ lange aufhalten, ohne dass man den Vektor wechseln muss. Also die Erde muss, wie gesagt, also in meiner Welt zumindest mein Material, weil es einfach, die waren ein bisschen etwas zu sehr oft präsentiert, das ist einfach zu gefährlich da vor Ort. So, ja. Können wir mal einen anderen Chat nehmen? Hier ist also so ein Kerl, der hat, was Sache ist, okay, also, ja. Gut, also das passiert nicht, ja? Wie gesagt, in meiner Welt ist es jetzt praktisch, also in meiner Welt, die ich ja aktiv erlebe, ist das hier und ich glaube, es geht auch nicht mehr weiter. Nee, das muss ich einfach sehen, dass ich, also das ist so, dass es so eine Kamera, die einfach ist.